Abschnitt 9 aus Neue medizinische und anthropologische Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Neue medizinische und anthropologische Märchen von Ludwig Hopf. Des Pfarrers Rappe. Ein psychiatrisches Märchen. Vor langer, langer Zeit lebte in dem Pfarrdorf Reichenhofen im Schwäbischen ein Pfarrer namens Leberecht. Ein gar gemütlicher, postierter Herr mit rundem Bäuchlein, frischen roten Wangen und freundlichen blauen Augen. Solange er noch bei guten Jahren war, machte es ihm, schon seiner korpulenten Komplexion wegen, ein besonderes Vergnügen, in Begleitung seines weißen Spitzers bald in dieses, bald in jenes seiner Filialorte hinauszuwandern, um die kranken Leute zu besuchen und die Schulmeister zu visitieren. Als er aber nach und nach älter wurde, fielen ihm die Gänge immer beschwerlicher. »Höre, Lotte«, sagte er eines schönen Tages zu der Frau Pfarrerin, als er müde und schweißbedeckt nach Hause kam, »so geht es nicht länger fort. Ich kann die Filialorte nicht mehr zu Fuß besuchen, sondern will mir ein Rösslein anschaffen und hinausfahren.« »Um Gottes Willen, was fällt dir ein, lieber Mann?« rief die Frau Pfarrerin und schlug die Hände zusammen. »Du und fahren? Hast du denn auch an alle die Gefahren gedacht, die damit verbunden sind? Ich kriege jetzt schon Krämpfe, wenn ich daran denke, was dir alles passieren könnte.« »Ach was«, entgegnete der Pfarrer, »wer wird auch gleich ein solches Lamento anschlagen? Ich kann so gut fahren wie irgendeiner, bin als Student in Tübingen seinerzeit nur zu viel herumkutschiert. Und warum sollte ich nicht ebenfalls fahren wie meine Amtsbrüder in Buchendorf und Lindenfels? Kurzum, nächsten Montag ist Rossmarkt in Ulm. Da will ich mit unserem Nachbarn, dem Furchenbauer, hin und mir einen passenden Gaul heraussuchen.« Und dabei blieb's, trotz aller Einreden, Seufzer und Bitten der Frau Pfarrerin. Denn in der Beziehung war er ganz eigen. Was er sich einmal in den Kopf gesetzt hatte, das pflegte er auszuführen. Man mochte sagen, was man wollte. Am nächsten Montag steckte er richtig ein Päckchen Dukaten und einige Rollen Kronentaler zu sich und fuhr mit dem Furchenbauer, der sich auf seine Rosskenntnisse nicht wenig zugute tat, fröhlich von dannen. In Ulm ließen sie sich kaum Zeit, ein Schöpplein Roten zu trinken. Dann ging es sogleich auf den Markt, der schon in vollem Gange war. Da waren Pferde aus aller Herren Ländern zu sehen, Pferde von jeder Größe und von jeder Farbe. Gar manches Rösslein hätte dem Pfarrer gefallen, aber das einmal hatte es nach des Furchenbauers Ansicht einen Hornspalt, ein andermal war es ein Untersatz oder eine Mondblindheit, was den Handel zunichte machte. Schon wollte der Pfarrer verdrießlich werden, da sah er in einer Seitengasse ein Räpplein stehen, das ihm gleich von Anbeginn ganz ausnehmend in die Augen stach. Kohlrabenschwarz, glänzend wie ein Spiegel, mit Füßen wie vom Dreher gedrechselt. Ein schöneres Tier hatte der Pfarrer sein Lebtag nicht gesehen. Ein kleines, hutzeliges Männchen mit rotem Zwickelbart und krummen Beinen hielt das Räpplein am Zügel. Als er den Pfarrer gewahrte, zog er die schmutzige Kappe, die sein fuchsrotes Haar bedeckte, und sprach ihn an. »Wollen Hochwürden auch kaufen ein Pferd? Kaufen Sie mir ab meiniges, ein schöneres und besseres können Sie nicht bekommen, auf 10 Märkten.« »Das wird sich zeigen«, sprach der Furchenbauer. »Erst probieren und dann erst kaufen, heißt es bei uns.« »Ganz recht«, hat der Furchenbauer, »ganz recht«, sprach der Krummbeinige. »Der Furchenbauer soll probieren, das Pferd nach allen Regeln, und wenn es nicht befunden wird tüchtig, will ich es schenken her, so wahr ich.« »Halt, Jude«, sprach der Pfarrer, »nicht schwören. Der Furchenbauer, den ihr zu kennen scheint, soll das Pferd erst im Schritt und dann im Trab vorbeiführen, und wenn es sich dann bewährt, zahle ich den Preis, über den wir übereinkommen.« So geschah es. Das Rösslein war tadellos in allen Gangarten und hielt sich tugendsam, man mochte mit ihm anfangen, was man wollte. Und als es gar dem Pfarrer ein Stück Zucker, das er vorsorglich eingesteckt hatte, gar artig aus der Hand fraß, da fragte er nicht mehr lange nach dem Urteil des Furchenbauern, sondern zahlte gutwillig die 20 Dukaten, 4 große und 3 kleine Taler, die der Händler verlangt hatte. Im Schwarzen Adler musste der Hausknecht das Räpplein neben den Füchsen des Furchenbauern einspannen Und nun ging es nach einem kurzen Imbiss heim, was die Gäule nur laufen konnten. Der Pfarrer war seelenvergnügt. »Ist es nicht eine Pracht, ein solches Pferd?« rief er einmal über das andere. Schon recht«, entgegnete der Furchenbauer. »Aber nehmen Herr Pfarrer nicht übel, so schnell hätte es mit dem Zahlen nicht pressiert. Der Gaul ist billig, aber wir hätten ihn gewiss noch um 5 Kronentaler billiger bekommen. Und überhaupt, die Sache gefällt mir nicht. Tut der Herr Lunke von einem Juden, als ob er mich genau kenne? Und doch habe ich ihn mein Lebtag mit keinem Auge, weder in Ulm noch auf irgendeinem Markte gesehen. Ich weiß nicht, die Sache gefällt mir nicht. Wenn nur nichts anderes dahinter steckt.« »Was anderes?« rief der Pfarrer beleidigt. »Ihr werdet mir doch das Rösslein nicht verleiden wollen. Seht nur, wie es dahertanzt, wie ein Topf.« Schon recht«, sprach der Furchenbauer und qualmte mächtige Züge aus seinem Ulmer Maserkopf. Der Pfarrer aber sprach kein Wort mehr, sondern schaute nur immer nach seinem Rösslein und ließ es sich, als man am Pfarrhause angekommen war, nicht nehmen, den Rappen selber auszuspannen und in den Stall zu führen. Ein Kütschlein, vom Amtsvorgänger seiner Zeit übernommen, eine von den Pfarrchaisen, die der Volkswitz zu damaliger Zeit das Wort Gottes vom Lande nannte, stand frisch angestrichen und geschmiert in der Scheune. Und so konnte gleich den anderen Tag die erste Probe nach auswärts angestellt werden. Und gut fiel dieselbe aus. Zur vollen Zufriedenheit des Pfarrers. Das Rösslein hielt sich wacker, trabte ruhig seines Wegs, ohne nach rechts oder links zu schauen, und trabte ebenso ruhig wieder nach Hause. So ging es 2, 3 Wochen, und niemand war glücklicher als der Pfarrer. Eines Tages aber, als er wieder nach Hause gefahren war, merkte die Pfarrerin gleich an seinem Gesicht, dass etwas nicht ganz richtig war. »Was ist dir, lieber Mann, dass du so verdrießlich da reinschaust? Ist dir etwas mit dem Rappen zugestoßen?« »Ach«, antwortete er, »es ist eigentlich nicht der Rede wert. Als ich heute nach Dinglingen fuhr, stand ein Schiebkarren am Wege. Da wollte der Rappe nicht vorbei, bis ich abstieg und ihn am Kopfe führte. Sowas kommt oft beim frömmsten Pferde vor.« Den anderen Tag war er kaum eine halbe Stunde weggefahren. Da sah ihn seine Frau schon wieder im Galopp die Straße daherkommen. »Um Gottes Willen, was ist dir passiert?« rief sie ihm vom Fenster aus entgegen. »Was mir passiert ist?« schrie der Pfarrer kirschrot vor Zorn. »Ein Kinderwägelchen kam mir auf der Straße entgegen, und da machte der Dondersrappe, verzeih's mir Gott, wenn ich fluche, plötzlich kehrt und raste gestreckten Galopps wieder nach Hause.« »Ach, du liebe Zeit, das ist eine schöne Geschichte«, jammerte die Pfarrerin. »Ich hab's mir gleich gedacht, als du das Tier brachtest, wenn nur die Bestie nicht in unser Haus gekommen wäre.« »Sei doch still«, tröstete der Pfarrer. »Wir geben ihm weniger Hafer, dann wird er schon ruhiger werden.« Das geschah, aber keine 3 Tage stand es an, da kam der Pfarrer wieder heim, aber nicht in der Kutsche sitzend, sondern den schäumenden Rappen am Kopfe führend, blutrünstig, an Händen und Füßen, mit Schmutz und Staub überzogen. Ein Zigeunerwagen war von hinten vorbeigefahren, da war der Rappe wie ein Blitz mit der Kutsche einen steilen Rhein hinabgerast und hatte, als dieselbe umkippte, nicht aufgehört zu toben und zu schlagen, bis die Kutsche zertrümmert und alles Lederwerk des Geschirrs zerrissen war. Das Kütschlein und Geschirr wurde geflickt, aber zum Fahren mit dem Rappen war der Pfarrer um keine Welt mehr zu bewegen. Keine Nacht verging, ohne dass er mehrmals im Bette auffuhr und mit gespanntem Atem horchte. »Hörst du, Lotte, wie der Rappe rumort?« »Ich höre nichts«, sprach die Frau. »Leg dich auf die andere Seite und schlafe.« Aber wieder in einer Nacht hörte die Fahrerin einen schweren Fall, und als sie schnell Licht machte, da lag ihr Mann auf dem Boden neben dem Bette und schrie aus Leibeskräften, »Öh, oha, Repple, oha!« Er hatte wieder geträumt, der Rappe fahre mit ihm den steilen Abhang hinab, und nun kroch er, als er zur Besinnung gelangt war, an allen Gliedern zitternd in sein Bett und verfiel trotz eines Fliedertees, den ihm die Fahrerin aufzwang, in ein mehrtägiges heftiges Fieber. Von da an war mit dem sonst so fröhlichen Manne eine merkwürdige Veränderung vor sich gegangen. Still und in sich gekehrt ging er zu Fuß in seine Filialorte, grüßte kaum die Begegnenden und kehrte mit eiligen Schritten wieder nach Hause. Wer ihn aber genauer beobachtete, der konnte noch viel Seltsameres an ihm bemerken. Stand ein Schiebkarren im Wege, so stand der Pfarrer erst still, als ob er sich auf etwas besinnen wollte, und drückte sich dann in einem weiten Bogen um den Karren vorbei. War es ein Kinderwägelchen, wie sie während der Sommerzeit da und dort mit ihren schlafenden Insassen neben der Straße hielten, so schlug der Pfarrer einen Seitenpfad durch die Äcker und Wiesen ein und suchte erst weiter oben wieder die Straße zu gewinnen. Anfangs lachten die Leute, schüttelten die Köpfe und wussten sich das Gebaren ihres Pfarrherrn nicht zu erklären. Bald aber hieß es im ganzen Orte, beim Pfarrer ist es im oberen Stüblein nicht ganz richtig. Und eines Tages gingen der Furchenbauer und einige andere Nachbarn zu der Frau Pfarrerin und erzählten ihr die ganze Geschichte. Die horchte hoch auf und brachte anfangs vor innerem Jammer kein Wort über die Lippen. Weil sie aber eine gar resolute Frau war, wusste sie sich endlich doch zu fassen, dankte den Bauern freundlich für ihre Teilnahme und empfahl ihnen nur, strenges Stillschweigen zu halten. »Ich will mich selbst überzeugen«, sprach sie, »und werde von nun an meinen Mann auf seinen Gängen begleiten.« Den anderen Tag, als der Pfarrer wieder über Feld gehen musste, gab sie vor, die Schulmeisterin in besagtem Orte besuchen zu müssen und bat ihren Mann, ihn begleiten zu dürfen. Der war es wohl zufrieden, und so gingen die beiden wohlgemut ihres Weges. Anfangs ging alles gut. Der Pfarrer war besser aufgelegt als in den letztvergangenen Wochen und begann von diesem und jenem zu erzählen. Wie sie aber um eine Biegung der Straße herumtraten, stand plötzlich ein roter Zigeunerwagen vor ihnen. Die mageren Gäule waren ausgespannt und weideten nebenan, und eine Rotte Kinder und Hunde tummelte sich in dem Grase. Da riss der Pfarrer wie in jähem Schrecken Mund und Augen auf, ein Zittern ging durch seinen ganzen Körper, und ehe seine Frau nur sich besinnen konnte, was er denn habe, kehrte er auf der Stelle um und rannte spornstreichs, laufst nicht, so gilt's nicht, der Heimat zu. Dort fand ihn seine Frau, nachdem sie ebenfalls zurückgekehrt war, im Bette mit rollenden Augen und in Schweiß vollständig gebadet. »Aber um alles in der Welt, lieber Mann, was ist dir denn begegnet?« rief sie einmal über das andere. Aber da war nichts herauszukriegen, als immer wieder »Der Zigeunerwagen, der Zigeunerwagen!« Das war denn doch noch viel ärger, als die Bauern ihr berichtet hatten. So schickte sie denn in ihrer Not zu dem Dorfbader und ließ ihn bitten, eiligst zu kommen. Der kam und ersuchte den Puls und die Zunge, wusste aber keine Erklärung für den Zustand zu finden. »Jedenfalls haben wir es mit einer extraordinären Kongestion zum Kopfe zu tun, wie es bei Habitus und Konstitution seiner Hochwürden erklärlich ist. Ich will einmal für alle Fälle eine Ader schlagen. Und wenn dies nicht hilft, so schicken wir zu dem Physikus Gramlich in der Stadt. Er solle herauskommen und nach dem Falle sehen.« Das geschah. Aber bis der Physikus kam, wurde der Zustand des Pfarrers immer schlimmer. Der Rappe, der schon wochenlang nicht mehr aus dem Stall gekommen war, stampfte und polterte, dass man es im ganzen Hause hörte, und mit jedem neuen Poltern fuhr der Pfarrer von seinem Bette in die Höhe, wollte herausspringen und war zuletzt kaum durch zwei Männer zu halten. Endlich kam der Physikus, ließ sich schnell den ganzen Verlauf erzählen und schüttelte dann ganz bedenklich den Kopf. »Vor allem«, sprach er abseits zu der Frau, »muss das polternde Vieh aus dem Stalle, wenn nicht wirkliche Trubsucht bei ihrem Manne ausbrechen soll.« Das war freilich leichter gesagt als getan. Kein Mensch im Orte, weder ein Wirt noch ein Bauer, wollte den verrufenen Gaul, der in seinem Stande schlug und biss, im Stalle haben. »Fatal, fatal«, sprach der Physikus. »Wenn es so steht, so bleibt nichts übrig, als den Herrn Pfarrer selbst vorzubringen, und zwar zu dem Professor Wohlgemut in Tübingen, der schon viele solche Überworfene aufgenommen und behandelt hat.« Jammernd und seufzend willigte die Frau in den Vorschlag ein, am nächsten Morgen mit ihrem Mann in der Kutsche des Kronenwirts nach Tübingen zu fahren. Der Physikus verschrieb ein beruhigendes Tränklein und empfahl sich, nachdem er alle nötigen Maßregeln angeordnet hatte. Als nun die Pfarrerin mit ihrer treuen Magd Katharine am Bette ihres Mannes Wache hielt und derselbe beim Poltern des Pferdes wieder stöhnend sich aufrichtete und mit verstörten Augen um sich schaute, konnte sich die Magd vor lauter Mitleid mit ihrem Herrn nicht enthalten auszurufen, wenn nur der Teufel den Rappen holen täte. Kaum war das letzte Wort verhallt, klopfte es an, und ehe noch jemand hereinrufen konnte, ging die Türe auf, und herein trat das hutzelige, fuchsige Männlein, von dem der Pfarrer den Rappen gekauft hatte. »Was wollt ihr? Was habt ihr hier zu suchen?« herrschte ihn die Pfarrerin an. »Das wird sich sogleich zeigen«, entgegnete das Männlein mit höhnischem Grinsen. »Hier ist gerufen worden, wenn nur der Teufel den Rappen holte. Da bin ich. Also heraus mit dem Rappen oder mit dem Pfarrer selbst.« »Allmächtiger! Alle guten Geister loben Gott den Herrn«, betete die Pfarrerin in ihrer Angst. Der Pfarrer aber sprang im Hemde, wie er war, aus dem Bette, ergriff ein Tintenfass, das in der Nähe stand, und schrie: »Verruchter Bösewicht vom Anbeginn der Welt! Du kamst zu mir als Versucher, um mich zum Fluchen im Zorn zu verführen, aber noch bin ich dir trotz deinem Höllenrosse nicht verfallen. Hebe dich weg von mir, Satanas, oder ich werfe dir das Tintenfass an den Kopf, wie seinerzeit der selige Luther.« Einer solch gefährlichen Sache wollte sich der Teufel nicht zum zweiten Male aussetzen. Schnell erfüllte er die ganze Stube mit Schwefeldunst, dass keines mehr das andere sehen konnte, und als sie die Fenster aufgerissen und sich von ihrem Schrecken wieder erholt hatten, hörten sie gerade noch, wie der Rappe zum Stall herausgeführt wurde. Und nun war es greulich mit anzusehen, wie das krummbeinige Scheusal mit einem Satze auf den Rücken des Rappen hinaufsprang, wie dieser plötzlich Feuer und Rauch aus seinen Nüstern entströmen ließ und mit gewaltigen Sätzen durch die Lüfte über Häuser und Bäume hinweg davonjagte. Ein tiefer Seufzer entrang sich der Brust des gequälten Pfarrers. Dann aber legte er sich ruhig ins Bett und schlief die ganze Nacht so sanft wie ein Kind. Und als er den anderen Morgen aufwachte, da konnte er wieder fröhlich lachen, wie zuvor. »Gottlob«, sprach er, »dass der Rappe wieder zum Teufel ist. Der Furchenbauer hat doch damals recht gehabt, als er seine Bedenken wegen des Rosses hatte. Deshalb soll er heute zu mir herüberkommen, dass wir zur Bekräftigung unserer wiedererstandenen Freundschaft und zur Feier meiner Wiedergenesung eine Flasche vom Besten miteinander trinken.« Ende von Abschnitt 9, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, im Februar 2025.